Let's turn to 1 Samuel 14 and we'll pray. Können wir 1. Samuel 14 aufschlagen, bitte, und dann beten wir. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Thank you for our friends who visit the website. Danke für unsere Freunde, die die Website besuchen. And Lord, we ask you to pray. We ask you to bless this as we pray. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns segnest, wenn wir jetzt beten. And speak to us through the Holy Spirit tonight. Und sprich zu uns durch den Heiligen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so you remember from last week. Wenn ich erinnert von letzter Woche. We spoke about the honey of grace. Haben wir von dem Honig der Gnade gesprochen. How Saul made this decree. Wie Saul dieses commandment. Diesen Erlass gegeben hat. No one should eat anything until Israel wins. Dass niemand etwas essen soll, bis Israel gewinnt. The battle. Die Schlacht. It sounds good in the moment. Das klingt im Moment gut. But it's so destructive. Aber es ist so destruktiv. Because it's a rash decision. Weil es eine schnelle Entscheidung ist. Rash means that you make a decision without thinking. Also so eine überschnelle Entscheidung, die du triffst, ohne zu denken. And rash decisions are so destructive. Und überschnelle Entscheidungen sind so destruktiv. And they're made all through Christianity. Und die werden im ganzen Christentum gemacht. People who see Christianity from their viewpoint. Leute, die das Christentum durch ihren eigenen Blickwinkel sehen. And they're only their viewpoint. Und nur ihren eigenen Blickwinkel. Only through their gift. Nur durch ihre eigene Gabe. Only through their situation. Nur durch ihre Situation. Only through their ministry. Nur durch ihren Dienst. And their decisions are made rashly. Und ihre Entscheidungen werden überschnell getroffen. It means that they're not thinking. Das bedeutet, dass sie nicht denken. They just think in their little world. Sie denken nur in ihrer eigenen kleinen Welt. When it says in James, wenn es heißt in Jakobus, it says be quick to hear. Es heißt, sei schnell zum Hören. Slow to speak, langsam zum Sprechen, and slow to anger, und langsam zum Zorn. Quick to hear, schnell zum Hören, slow to speak, langsam zum Sprechen, slow to anger, und langsam zum Zorn. But rash people, aber überschnelle Leute, are slow to hear, sind langsam zum Hören, quick to speak, schnell beim Reden, and quick to anger, und schnell auch beim Zorn. And this is Saul. Und das ist der Saul. In the picture here, Saul represents moral light. Und in dem Bild hier repräsentiert Saul das moralische Licht. If you ask some people what is the color of this pulpit, wenn du ein paar Leute fragst, was die Farbe dieser Kanzel ist, some people might even say white. Sagen manche vielleicht sogar weiß. I mean, it was stained with white lazur. Es ist mit so einer weißen Lasur bestrichen worden. And if I put this piece of paper next to it, und wenn ich dieses Stück Papier daneben hin tue, doesn't look white at all. Schaut eigentlich überhaupt nicht mehr weiß aus. Now it looks brown. Sondern jetzt schaut es braun aus. And this is the problem with moral light. Und das ist das Problem mit dem moralischen Licht. Moral light is right in its own eyes. Das moralische Licht hat Recht in den eigenen Augen. It wants to make a quick decision. Es möchte eine schnelle Entscheidung treffen. Because it never believes that it's wrong. Weil es nie glaubt, dass es selbst falsch liegt. Right? Self-righteousness has confidence in its own righteousness. Selbstgerechtigkeit hat diese Zuversicht in der eigenen Gerechtigkeit. It's not wrong. I can't, how can I be wrong? Wie kann das sein, dass ich falsch lieg? It's me. Das bin doch ich. I'm not wrong. Ich lieg doch nicht falsch. Everybody else is wrong. Alle anderen liegen falsch. Moral light never comes under evaluation. Das moralische Licht kommt nie unter eine Bewertung. Never accountability. Niemals eine Verantwortlichkeit. See, accountability means, diese Verantwortlichkeit bedeutet, there is somebody who can tell me I'm wrong. Dass es jemanden gibt, der das Recht hat, mir zu sagen, dass ich falsch liege. And we should be accountable in every area of our life. Und wir sollten in jedem Gebiet unseres Lebens verantwortlich and sein. If there's no one who can tell you you're wrong, und wenn es dann niemanden gibt, der das Recht hat, dir zu sagen, dass du im Unrecht bist, you should find somebody who can tell you you're wrong. Dann solltest du dir jemanden finden, der das Recht hat, dir zu sagen, dass du im Unrecht bist. This is what it means to come under authority. Und das ist das, was es bedeutet, unter Autorität zu kommen. This is why we have a Vorstand in our church. Deswegen haben wir auch einen Vorstand in unserer Gemeinde. Protection. Ein Schutz. That someone can say, wait a minute, this no, this is not right here. Dass es jemanden gibt, der sagen kann, na warte mal, das passt doch nicht hier. And that I can voluntarily go to someone and say, am I right or am I wrong? Und dass ich auch freiwillig zu jemandem gehen kann und sagen, liege ich da richtig oder bin ich im Unrecht? That's why Dr. Lewis comes here all the time. Und deswegen kommt auch Dr. Lewis hierher. He's my covering. Der ist mein Schutz. And I can speak with him freely. Und ich kann frei mit ihm sprechen. He can look at what we're doing. Er kann sich das anschauen, was wir hier machen. People can talk to him. Leute können mit ihm sprechen. And he can inject. Und er kann da hineinkommen in die Situation. Speak to us. Und zu uns sprechen. Say, you know what? In my 40 years or 45 years of experience. Er kann sagen, wisst ihr was, in meinen 40 oder 45 Jahren von Erfahrung. I wouldn't do that. Würde ich das nicht machen. No, I wouldn't do that. Ich würde es einfach nicht machen. So as we go to the next part of the story. Wenn wir jetzt den nächsten Teil der Geschichte anschauen. We see how destructive rash decisions become. Sehen wir, wie destruktiv überschnelle Entscheidungen sein können. Remember, rash decisions find their root in self-righteousness. Erinnert euch, überschnelle Entscheidungen finden ihre Wurzeln in Selbstgerechtigkeit. I cannot be wrong. Das gibt's nicht, dass ich im Unrecht bin. I will not be evaluated. Ich werde mich auch nicht bewerten lassen. I will not be accountable. Und ich werde auch nicht verantwortlich sein, jemandem gegenüber. Let's pick it up in verse 36. Schauen wir uns Vers 36 an. Now, in verse 32 of 1 Samuel 14, 1. Samuel 14, Vers 32. The people had not eaten. Haben die Leute noch nicht gegessen. So after the battle, they just started eating everything. Und nach der Schlacht haben sie einfach begonnen, alles zu essen. Anything, any animal they found, they killed it and they didn't even cook it. Und jedes Tier, was sie gefunden haben, haben sie getötet und sie haben es nicht einmal gekocht. Oh, what's that? It's a cat. Was ist das? Eine Katze. Oh. Yes. Just eating it. Haben es einfach gegessen. And this is what moral light produces. Und das ist das, was moralisches Licht produziert. It produces a guilt. Es produziert ein Schuldgefühl. That cannot be forgiven. Eine Schuld, die nicht vergeben werden kann. And suddenly it comes around the bottom of the globe and comes over to lawlessness. Und dann kommt es auf die andere Seite vom Globus und kommt dann bei Gesetzlosigkeit heraus. Because legalism, weil Gesetzlichkeit, is simply worldliness suppressed. Ist einfach Weltlichkeit, die unterdrückt ist. Lawlessness pushed inside. Gesetzlosigkeit, die nach innen gedrückt wird. Because legalistic people are the most lawless people. Weil die gesetzlichen Leute sind die gesetzlosesten Leute zugleich. Because they have no control. Weil sie keine Kontrolle haben. In killing people with the law. Darüber, dass sie Leute eigentlich töten mit dem Gesetz. And as they pride themselves in being keepers of the law. Und wenn sie sich darin rühmen, dass sie selbst das Gesetz halten. Just like in Acts 23. Genauso wie es in Apostelgeschichte 23 heißt. When the apostle Paul was standing before the council, the Jewish council. Wie der Apostel Paulus vor dem hebräischen Konzil gestanden ist. And then the high priest said, slap him. Und dann der hohe Priester gesagt hat, schlagt ihn. And Paul said to the high priest. Und Paulus hat zu dem hohen Priester gesagt. He didn't know it was the high priest. Er hat auch nicht gewusst, dass es der hohe Priester war. Because Paul was going blind, he couldn't see. Weil der Paulus schon blind geworden ist. And he says, you hypocrite. Und er hat gesagt, du Heuchler. You order me to be slapped. Du befiehlst, dass ich geschlagen werden soll. Against the law, gegen das Gesetz. Because you say that I've transgressed the law. Weil du sagst, dass ich das Gesetz gebrochen habe. You hypocrite. Du Heuchler. Legalistic people are the most lawless people. Gesetzliche Leute sind die gesetzlosesten Leute. They have no love. Sie haben keine Liebe. There's no kindness. Es gibt keine Freundlichkeit. There's no patience. Es gibt keine Geduld. In all these areas of virtue, there's nothing there. In all diesen Gebieten von Tugend gibt's einfach nichts. So, verse 36. Vers 36. Then Saul said, "Let's go down after the Philistines." Und Saul sagte, lasst uns noch in der Nacht hinabziehen, den Philistern nach. And Saul inquired of God, Vers 37, und Saul fragte Gott, shall I go down after the Philistines? Soll ich hinabziehen, den Philistern nach? Wilt thou give them into the hand of Israel? Willst du sie in die Hand Israels geben? But he did not answer him on that day. Aber er antwortete ihm nicht an diesem Tag. God wasn't talking. Gott hat nicht gesprochen. To Saul. Zu Saul. God doesn't talk to self-righteous people. Gott spricht nicht zu selbstgerechten Leuten. God resists the proud. Gott widersteht den Stolzen. And gives grace to the humble. Und gibt Gnade den Demütigen. In James chapter 4. In Jakobus 4. God resists the proud. Gott widersteht den Stolzen. He wouldn't speak to him. Er hat nicht zu ihm gesprochen. Wouldn't answer him. Hat ihm nicht geantwortet. Verse 38, and Saul said, Vers 38, da sagte Saul, draw near here, tretet hierher, all you chiefs of the people, alle Anführer des Volkes, and investigate and see how this sin has happened today. Und erkennt und seht, wodurch heute diese Verschuldung geschehen ist. God's not speaking to him, so there must be sin. Gott spricht nicht zu ihm, das heißt, dass es da Sünde geben muss. But it cannot possibly be him. Aber es kann ja natürlich nicht von ihm kommen. Because this is what moral light is all about. Weil das ist genau das, worum es beim moralischen Licht geht. I am not wrong. Ich liege nicht im Unrecht. I could never be wrong. Ich könnte niemals im Unrecht sein. Verse 39. Vers 39. He says, "For as the Lord lives." Er sagt, denn so wahr der Herr lebt. Who delivers Israel? Der Israel errettet hat. Wow, sounds so spiritual, doesn't he? Das klingt doch so geistlich, oder? He sounds so spiritual and he's so unspiritual. Er klingt so geistlich und ist aber so ungeistlich. Don't be impressed by how spiritual people sound. Sei nicht beeindruckt von dem, wie geistlich Leute klingen. One more time. Geistlich. Yeah. Verse 39. Vers 39. One more time. For as the Lord lives, who delivers Israel. Denn so wahr der Herr lebt, der Israel errettet hat. Though it is in Jonathan, my son. Selbst wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre. He shall surely die. Soll er bestimmt sterben. Now this is the second time he's making a rash decision. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass er eine überschnelle Entscheidung trifft. He sees the Philistines fleeing. Er sieht, wie die Philister fliehen. He wants to win the victory. Und er möchte den Sieg gewinnen. There's some momentum. Es gibt da so einen Schwung. And he says, und er sagt, nobody can eat until we win. Niemand darf essen, bis wir gewinnen. That's the way it is. So ist es. If anybody eats before we win, wenn irgendjemand isst, bevor wir gewinnen, he'll die. Wird er sterben. That'll motivate him, don't you think? Das wird sie doch motivieren, oder? Go, go! Geht, geht, run lauf! Run in the joy of the Lord! Und lauft in der Freude des Herrn! And as you're running after the Philistines, und während ihr den Philistern nachlauft, say, let's win so we can eat! Yes! Sagt, lasst uns gewinnen, damit wir essen können! But it didn't happen like that. Aber so ist es nicht passiert. And this is the mentality of so many Christians. Und das ist die Mentalität von so vielen Christen. Don't give them grace until they're obedient. Gib ihnen nicht Gnade, bis sie gehorsam sind. Don't love them until they conform. Liebe sie nicht, bis sie sich angepasst haben. Use grace as a reward. Benütze Gnade als Belohnung. But don't use it as a motivation to be transformed into Christ's image. Aber verwende sie nicht als Motivation, um in das Bild Christi verwandelt zu werden. Now he makes a second rash decision. Und jetzt macht er die zweite überschnelle Entscheidung. There's a problem here. Es gibt ein Problem hier. The person who's responsible will die. Die Person, die verantwortlich ist, wird sterben. Even if it's my son. Sogar wenn es mein Sohn ist. Well, it happened to be his son. Und es war sein Sohn. It says, but not one of all the people answered him. Und es heißt, aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Because they knew Jonathan had taken some honey. Weil sie gewusst haben, dass Jonathan Honig genommen hat. Jonathan didn't know the ridiculous decree his father had made. Weil Jonathan hat nichts gewusst von diesem lächerlichen Erlass, den sein Vater da gemacht hat. There he is. He's in the battle. Und da ist er jetzt. Da ist er in der Schlacht. He's fighting Philistines. Und er kämpft gegen die Philister. And he sees some honey. Und er sieht da Honig. And he just dips his staff in it. Und er taucht einfach seinen Stab da hinein. Oh, thank you, Lord. Ah, danke, Herr. And he just keeps going and he's in the battle. Und er geht weiter und weiter und er ist in der Schlacht. And everybody could have done that. Und jeder hätte das machen just können. A little honey of the word. Einfach ein bisschen Honig vom Wort. Honey of his grace. Honig von seiner Gnade. Encouragement. Ermutigung. That God is with us. Dass Gott mit uns ist. Watch what happens now. Und schaut euch an, was da passiert. Verse 41. Vers 41. Therefore Saul said to the Lord, the God of Israel. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels. Give a perfect lot. Gib rechten Entscheid. And Jonathan and Saul were taken, but the people escaped. Da wurden Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus. Do you know what he's doing here? Und wisst ihr, was er hier macht? He's asking the Lord, where is the problem? Er fragt den Herrn, wo ist das Problem? And he's drawing sticks. Und er zieht da so Stäbchen. He's got two sticks, a long one and a short one. Er hat zwei Stäbe, einen langen und einen kurzen. He says, "Okay, Lord, if we're the problem, then let us draw the long stick or the short one." Herr, wenn wir das Problem sind, dann lass uns jetzt den langen oder den kurzen Stab ziehen. Okay, is it the people or is it the leadership? Okay, sind's die Leute oder sind's die Führer? You pick. Du ziehst. Aha. Ah. The people escaped. Die Leute sind entkommen. Because they pulled the long straw. Weil sie den langen Stab gezogen haben. So the short straw falls to Jonathan and Saul. Also der kurze fällt dann eben Jonathan und Saul zu. It's one of us. Aha, es ist einer von uns. Go ahead, pick. Also zieh einen. So Jonathan pulls. Also Jonathan zieht. And it's the short straw. Und es ist der kurze. So what does Saul say? Und was sagt Saul? Verse 42, and Saul said, "Cast lots between me and Jonathan, my son." Und Saul sagte, Vers 42, werft das Los über mich und meinen Sohn Jonathan. And Jonathan was taken. Da wurde Jonathan getroffen. Then Saul said to Jonathan, "Tell me what you have done." Da sprach Saul zu Jonathan, bekenne mir, was du getan hast. So Jonathan told him. Und Jonathan bekannte ihm. And he said, und sagte, I indeed have tasted a little honey with the end of the staff that was in my hand. Mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte, habe ich nur ein wenig Honig gekostet. It wasn't even a lot of honey. Es war nicht einmal viel. He didn't sit there and just guzzle honey. Er ist da nicht gesessen und hat da so Honig in sich hinein geschüttet. Just dipped his staff in the honey. Er hat einfach nur seinen Stab im Honig, in den Honig getaucht. And then just licked it off the end of his staff as he was running after the enemy. Und hat den Stab dann abgeschleckt, wie er dem Feind nachgelaufen ist. I tasted a little honey with the end of the staff that was in my hand. Mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte, habe ich nur ein wenig Honig gekostet. Here I am. Hier bin ich. I must die. Ich muss sterben. And Saul said, "May God do this to me and more also, for you shall surely die, Jonathan." Und Saul sprach, so tue mir Gott, und so füge er hinzu, ja, du musst sterben, Jonathan. Isn't this an unbelievable story? Ist es nicht eine unglaubliche Geschichte? Do we think this doesn't happen today? Glauben wir, dass das sowas heute nicht passiert? Where people who are convinced that they're right, wo Leute, die sich sicher sind, dass sie im Recht liegen, would transgress love, dass sie gegen die Liebe verstoßen, patience, Geduld, long suffering, gegen Geduld, all the characteristics of the fruit of the Spirit, und all die Charakteristika von den Früchten des Geistes, because they're right, weil sie Recht haben, about some ridiculous little thing, über irgendeine kleine lächerliche Sache, and willing to kill his own son, und willens seinen eigenen Sohn zu töten, who didn't even know that he had made such a rash decision, der nicht einmal gewusst hat, dass er so eine überschnelle Entscheidung getroffen hat, to kill his own son, seinen eigenen Sohn zu töten. You took a little honey, du hast ein bisschen Honig genommen, you shall surely die, du musst sicherlich sterben. I wonder how many Christians just take a little honey. Ich frage mich, wie viele Christen einfach nur ein bisschen Honig nehmen. Because they took a little honey, they have to die. Und weil sie ein bisschen Honig genommen haben, müssen sie sterben. Because they did something that was a little bit outside the box. Weil sie etwas gemacht haben, was nur ein bisschen außerhalb der Box. They stepped out of somebody's little religious box. Sie sind einfach außerhalb von dieser kleinen religiösen Schachtel oder Box gestiegen von jemand anderem. And God did a great thing. Und Gott hat eine großartige Sache gemacht. And they don't see the great thing. Aber die sehen das Großartige they just nicht. Say, you crossed the line. Sie sagen nur, du hast diese Grenze überschritten. You will die. Du wirst sterben. You will die. Du wirst sterben. I swear to God, you will die. Ich schwöre zu Gott, dass du sterben wirst. We were on the Kärntnerstraße. Wir waren auf der Kärntnerstraße. We were preaching. Wir haben gepredigt. Shining. Es scheint. People were listening. Die Leute haben zugehört. It was wonderful. Es war wunderbar. Talking to people. Mit Leuten gesprochen. And then I see these two guys with their hands folded. Und dann sehe ich diese zwei Männer, die da so stehen mit den Händen verschränkt. They're not smiling. Sie lächeln nicht. They're just standing there like Sie stehen two police officers. Einfach nur so da wie zwei Polizisten. And I should have known right away they're Christians. Ich hätte es gleich wissen sollen, die waren Christen. Do you know what they were doing? Wisst ihr, was sie gemacht they haben? They were listening to what we were saying. Sie haben uns zugehört, was wir gesagt haben. So that they could find one thing that they could disagree with. Damit sie eine Sache finden können, mit der sie gegen die sie sein könnten. So they found one little thing. Also haben sie eine kleine Sache gefunden. That we said that was die a little bit outside their box. Die ein bisschen außerhalb ihrer eigenen Schachtel. Do you know what they did? Wisst ihr, was sie gemacht haben? They wanted to kill us. Sie wollten uns töten. They said this whole thing is not from God. Sie haben gesagt, diese ganze Sache ist nicht von Gott. This whole thing diese ganze Sache God. Ist einfach they, nicht von they, Gott. They discredited us. Sie haben uns schlecht gemacht. They discouraged us. Sie haben uns entmutigt. They spoke evil words to us. Sie haben böse Worte zu uns gesprochen. We were the ones out there. Wir waren die, die draußen waren. Sharing Christ with people. Und haben Christus mit Leuten geteilt. And they were the ones who wanted to kill us. Und sie waren die, die uns töten wollten. Discourage us. Uns entmutigen. Put us down. Uns runtermachen. Force us to leave. Uns zwingen, wegzugehen. A beaten people. Geschlagene Leute. And they would leave. Und sie wären weggegangen. We have done God's will. Wir haben Gottes Willen getan. Incredible. Unglaublich. I was talking to a pastor about a year ago. Ich habe vor circa einem Jahr mit einem Pastor gesprochen. In light of the Passion, the movie. Im Lichte von dem Film die Passion. Do you know what he said? Wisst ihr, was er gesagt hat? He said, "Why would I want to go see the movie, The Passion?" Warum sollte ich mir diesen Film die Passion anschauen? And expose myself to all the demons in a theater. Und mich all diesen Dämonen in so einem Theater aussetzen. Why would I ever want to see that movie? Warum sollte ich mir jemals diesen Film anschauen? Here's a person who's not thinking. Und hier ist eine Person, die nicht denkt. Here's a person who makes decisions like this. Und hier ist eine Person, die einfach so solche Entscheidungen trifft. So excuse me for a moment. Also entschuldigen Sie mich für einen Moment. So all the millions of people. Also all diese Millionen von who Leuten, had no idea who Jesus Christ was. Die keine Ahnung hatten, wer Christus war. No idea in the world. Die keine Ahnung haben in der the Welt draußen. Millions, if not billions of people. Diese Millionen, wenn nicht Milliarden von Leuten. Who will get some idea of who Christ is historically? Die vielleicht irgendeine Idee bekommen von dem, wer Christus historisch gesehen ist. The most accurate portrayal of Christ. Eine der genauesten Porträts von Christi. And this person. Und diese Person. Is going to judge that. Wird das richten. In a moment. In so einem Moment. In a moment. In einem Moment. From their little box. Von ihrer winzigen Schachtel. Their little Christian box. Von ihrer ganz winzig kleinen christlichen Schachtel. And they are going to stand over all of Christianity. Und sie werden sich über die ganze Christenheit stellen. This incredible move of God. Diese wunderbare Bewegung von Gott. The hundreds of thousands of theaters that were rented in the world by Christians. Diese hunderttausende Kinos, die in der ganzen Welt von Christen gemietet worden sind. The millions, if not billions, of people that have been exposed to the gospel for the first time. Die Millionen, wenn nicht Milliarden von Leuten, die zum ersten Mal das Evangelium gehört haben. In this pastor, Und dieser Pastor is going to stand over all of this. Und dieser Pastor steht jetzt nun über all diesem in his self-righteousness, in seiner Selbstgerechtigkeit, and make such a statement. Und macht so eine Aussage with authority. Mit Autorität. This is what we're talking about. Und darüber sprechen this wir. Is moral light. Das ist moralisches Licht. I cannot be wrong. Ich kann nicht im Unrecht because sein. It's me. Weil das bin schließlich ich. How can I be wrong? Wie kann ich im Unrecht sein? Right? People who are right in their own eyes. Leute, die in ihren eigenen Augen richtig liegen. This will always, always lead. Das wird immer und immer führen. To killing somebody. Dazu, dass man jemanden anderen tötet. In the name of God. Im Namen Gottes. Do you hear that? Habt ihr das gehört? And I hope there's some people listening to this tape. Und ich hoffe, es hören sich auch ein paar Leute diese Kassette an. In the name of God. Im Namen Gottes. And right now, as they listen, they're just going, pff, pff, pff, what does he know? Und jetzt, wenn sie zuhören, denken sie, pff, was soll yeah. das? You know God is speaking to you. Und du weißt, dass Gott zu dir spricht. And God knows how to humble the proud. Weil Gott weiß, wie er die Stolzen demütig macht. Daniel 4:37. Look it up and read it. Schlag das auf und lies es. God knows how to humble the proud. Number one. Erstens, Gott weiß, wie er die Stolzen demütig macht. And number two, with the measure that you measure. Und zweitens, mit demselben Maß, mit dem du misst. In Matthew 7:2. In Matthäus 7:2. You will be measured. Wirst du auch gemessen werden. You keep grace back from people. Du hältst Gnade zurück von Leuten. The day is gonna come. Und der Tag wird kommen, when you will pray, wenn du beten wirst and God won't listen, und Gott nicht zuhören wird. God resists the proud, weil Gott die Stolzen, den Stolzen widersteht and he gives grace to the humble. Und er Gnade den Demütigen but gibt. People in moral light always make fun of the humble. Aber Leute, die im moralischen Licht gehen, machen sich immer über die Demütigen lustig. They have this confidence. Sie haben diese Zuversicht, that's not from God. Die aber nicht von Gott ist. And the day comes, und der Tag wird kommen, that God deals with them. Wo Gott sich darum kümmern wird. It's a sad situation. Es ist eine traurige Situation. Jonathan said, I ate a little bit of honey. Jonathan sagt, ich habe ein bisschen Honig gegessen. And then Saul says, you will die. Und dann sagt Saul, du wirst sterben. And the people said, Jonathan will not die. Aber das Volk sagte, Jonathan soll nicht sterben. God forbid that Jonathan will die. Gott hat es verboten, dass oder Gott bewahre, dass Jonathan sterben soll. And the people rescued Jonathan from Saul. Und die Leute haben Jonathan aus der Hand von Saul gerettet. Amazing, isn't it? Ein Wahnsinn, oder? Thank God for godly people. Dank sei Gott für gottesfürchtige Leute. So, how can we conclude this? Wie können wir das jetzt abschließen? We live by grace. Wir leben durch die Gnade. We live unto the Lord. Wir leben vor dem Herrn. We are accountable. Wir sind verantwortlich. Not just we are accountable to God's people. Wir sind verantwortlich Gottes Leuten gegenüber. We should be careful when we think we're right. Wir sollten vorsichtig sein, wenn wir denken, dass wir recht haben. Lest we are completely wrong. Dass wir nicht komplett falsch liegen. And if I'm in the process of killing somebody. Und wenn ich in dem Prozess schon bin, jemanden anderen zu töten, you're already wrong. Dann liegst du schon jetzt im Unrecht. We don't deal with evil through evil. Wir heben nicht das Böse durchs Böse auf. Well, he was evil, so we're gonna give him evil. Also er war böse, also deswegen werden wir ihm auch Böses geben. Is that what it says in Romans 12? Ist das, was steht in Römer 12? It says, "Vengeance is mine," says the Lord. Nein, es steht, die Rache ist mein, sagt der Herr. Don't repay evil with evil. Zahle nicht das Böse mit Bösem zurück. Give it to God. Gib es Gott. And let's just keep eating of the honey of his grace. Und lass uns einfach weiter essen vom Honig seiner Gnade. And the victory in the world will be great. Und der Sieg in der Welt wird groß sein. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute. For your grace toward each one of us. Für deine Gnade jedem gegenüber. Where's boasting tonight? Wo ist das Rühmen heute? If we are what we are by your grace. Wenn wir, was wir sind, durch deine Gnade nur sind. And you have placed us in the body of Christ. Und du uns in dem Leib Christi platziert hast. Then how can we judge one another? dann wie können wir einander richten? Just because they don't fit in our box. Nur weil sie nicht in unsere Schachtel hineinpassen. Lord, we thank you that you are the Lord of the universe. Herr, wir danken dir, dass du der Herr des Universums bist. You are the head of the body of Christ. Du bist das Haupt des Leibes Christi. God forbid. Und Gott bewahre. That we would ever play that role. Dass wir jemals diese Rolle spielen. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute. Thank you for our life in the Spirit. Danke für unser Leben im Geist. For the honey of your grace. Für den Honig deiner Gnade. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Amen.